schwärmen, komm ich nach Haus. Wo liegt sie mir? Wo liegt sie mir? Dort, wo die ungeheuren Gebirge von Rauch stehen, das sind die Feuer, dort ist mich wohl, wo mir kommen die Bomber, tödliche Schwärme melden euch meine Rückkehr, Feuersbrünste gehen dem Sohn voraus.